zehn Tagen war Ostern und die Tage der süßen Brote. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit Listen ergriffen und töteten. Sie sprachen ab. Ja, nun kommt das Fest, ja, kommt das Fest. Sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da waren etliche, die wurden unwillig und sprachen: Was soll das?